Und dabei war Franz Simburger. Der Irak war vor Ausbruch des Golfkrieges drauf und dran, Atomwaffen zu produzieren. T-wörtlich, ich bin beeindruckt von der Schlüssigkeit der Produktdesigns und der Lösungen, die der Irak gefunden hat. Es ist kein Programm, das noch im Probierstadium war. Die Ansätze, die wir fanden, waren schlüssig. Wie nahe sie aber an der Atombombe waren, lässt sich nicht genau sagen. Aber, okay, sie waren jedenfalls nur noch 12 bis 18 Monate davon entfernt, spaltbares Material zu produzieren. Und die ausreichende Menge an angereichertem Uran als an spaltbarem Material für den Bau einer Atombombe sei das Einzige, was den Irak noch zur Vollendung des Atomwaffenprogramms gefehlt habe, sagt Kay. Schwerpunkt der Journalistenfragen in der Pressekonferenz waren natürlich die Hinweise auf Verwicklungen westlicher Firmen in das irakische Atomwaffenprogramm. Es gibt zahlreiche derartige Hinweise, sagen die Experten der Atomenergiebehörde in Wien. Das alles wurde aber in einem Report an den UNO-Generalsekretär und damit an den UNO-Sicherheitsrat weitergeleitet und der soll entscheiden, was mit diesen Informationen passiert. Wir sagen jetzt überhaupt nichts dazu, unterstreichen Kay und seine Kollegen. Und angesprochen konkret auf Gerüchte, wonach das deutsch-niederländisch-britische Konsortium Urenco als Lieferant für das irakische Atomwaffenprogramm aufscheine, die Antwort der IAEO-Experten, wir müssen das erst prüfen, verstehen Sie, dass wir weder Ja noch Nein sagen. Ebenso weder Ja noch Nein sagen die Experten auf die Frage, ob ausländische Fachleute seinerzeit direkt im Irak am Atomwaffenprogramm mitgearbeitet hätten. Nur so viel, schätzungsweise 5000 Personen seien in die Atomwaffenentwicklung eingebunden gewesen. In den nächsten Wochen werden jetzt jedenfalls rund 50.000 Dokumente, so viel haben die Experten mitgebracht, bei der IAEO in Wien zu prüfen sein. Und schon nächsten Mittwoch reist eine weitere Expertengruppe in den Irak. Von dem angekündigten abgesteckte Rahmen für eine neuerliche Waffenruhe in der jugoslawischen Krisenregion. Dass diese Vereinbarung nun zu einer sofortigen Einstellung der Kampfhandlungen führen würde, hatte wohl niemand erwartet und die Kämpfe gingen auch weiter. Und nun stellt die jugoslawische Armeeführung der kroatischen Seite auch noch Bedingungen für das Inkrafttreten der Waffenruhe. Thomas Gerlach. Allen Absprachen zum Trotz dauern die Kämpfe in Kroatien unvermindert an, fordern die Gefechte weiterhin Opfer auf beiden Seiten der Front. Und so wie der gestern unter Vermittlung der EG zustande gekommene Waffenstillstand nicht halten mag, so wird nun sogar unter Drohgebärden versucht nachzubessern. Jugoslawiens Verteidigungsminister Kadijevic hatte nämlich gefordert, erst müsse die Blockade von Armeeeinrichtungen durch die Kroaten aufgehoben werden, dann könnte etwa 24 Stunden später auch die Volksarmee die Waffen schweigen lassen. Parallel dazu ließ Kadijevic durch den serbischen General Rašeta in Zagreb erklären, dass künftig Gefechte in der kroatischen Hauptstadt nicht ausgeschlossen werden können. Trotz dieser massiven Drohung hat Kroatiens politische Führung abgelehnt. Ein Sprecher von Präsident Tudjman erinnerte an die gestrigen Abmachungen, wonach die Armee gleichzeitig mit dem Ende der Blockade das Feuer einstellen und alle Offensivmaßnahmen unterlassen sollte. Nun ist es nicht mehr auszuschließen, dass die Volksarmee ihre Angriffe sogar noch verstärkt, denn mit Beginn der kommenden Woche will Kroatien, ebenso wie das benachbarte Slowenien, auf seinem Weg in die Unabhängigkeit voranschreiten. Dann endet jene 3-Monats-Frist, mit der beide Staaten Anfang Juli auf der Insel Brioni einer Aussetzung entsprechender Schritte zugestimmt hatten. Jugoslawiens Staatspräsident, der Kroate Stipe Mesic, hat unterdessen bekräftigt, er werde so lange Vorsitzender des kollektiven Staatspräsidiums bleiben, solange Kroatien und Slowenien nicht völkerrechtlich anerkannt seien. Der Versuch von Mesic, gestern Abend eine Sitzung mit Präsidialvertretern auf Brioni abzuhalten, wurde zum Desaster. Der serbische Block war gar nicht erst eingeladen worden, die Vertreter aus Makedonien und Slowenien konnten wegen der anhaltenden Gefechte nicht kommen. Mesic forderte erneut den Einsatz von UNO-Blauhelmen. Zagreb, aber auch andere kroatische Städte erlebten heute erneut Luftalarm. Vor allem in Ostslawonien dauern die Gefechte mit großer Verbissenheit an. Die Armee reklamiert Raumgewinne, die kroatische Seite spricht von wenigstens 4000 toten Soldaten und doppelt so viel Verwundeten an der Front bei Vukovar und Vinkovci. Erneut wurde die Armeeführung kroatischerseits beschuldigt, Napalm einzusetzen. In Zagreb wurden heute alle Schulen und Kindergärten wieder geschlossen, die Öffnungszeiten für Geschäfte reduziert. Es begann eine Aktion, mit der sich Freiwillige als Verteidiger Kroatiens und Zagrebs in Listen eintragen können. Während in Belgrad etwa 2000 Demonstranten gegen den Krieg der Armee protestierten, hat die Nachrichtenagentur Tanjug verbreitet, dass Deserteuren die Todesstrafe drohe. Reservisten, die ihrem Einberufungsbefehl nicht nachkommen, drohen langjährige Gefängnisstrafen. auch wenn der georgische Präsident Gamsachurdia mindestens ebenso viele Anhänger mobilisieren kann wie die politische Opposition, so scheint er die entscheidende Kraftprobe zumindest im Augenblick vermeiden zu wollen und geht ansatzweise sogar auf die Forderungen seiner Gegner ein. An der gespannten Lage in der Hauptstadt Tiflis hat dies nichts geändert. Seit letzter Nacht gibt es wieder blutige Zusammenstöße zwischen Anhängern beider Lager. Dazu Klaus Kunze. In einer für den Abend anberaumten Sitzung wird das georgische Parlament Maßnahmen zur Stabilisierung der Lage in Tiflis beraten. Anlass bietet die bewaffnete Auseinandersetzung der vergangenen Nacht um das Regierungsgebäude in der georgischen Hauptstadt. Sie forderte vermutlich ein Menschenleben. Es gibt unbelegte Zahlen über bis zu 5 Opfern und gestützt auf Angaben der Krankenhäuser mindestens 70 teils Schwerverletzte. Nach Informationen der Agentur Interfax versuchte nachts gegen 2 Uhr ein bewaffnetes Kommando der Opposition das Parlamentsgebäude zu nehmen. Der Überraschungsangriff wurde von Verteidigern des Präsidenten und bewaffneten Einheiten, die ihn unterstützen, gestoppt. Ein zweiter Versuch, 3 Stunden später, wurde von der Opposition mit flammenwerfenden Waffen unternommen. Laut Angaben aus dem Präsidialamt Gamsachurdias richtete sich dieser Angriff, der viele Verletzungen verursachte, gegen eine unbewaffnete Menge. Die Präsidentengarde habe angeblich nur in die Luft geschossen. Ein dritter Angriff, den die Opposition gegen 7 Uhr morgens von Dächern umliegender Gebäude mit Schusswaffen unternahm, blieb ebenfalls erfolglos. Nach diesen offiziellen Angaben handelt es sich bei den Verletzten ausschließlich um Anhänger Präsident Gamsachurdias. Die Gegner Gamsachurdias, die neben einer Reihe weiterer Forderungen seinen Rücktritt verlangen, behaupten, von den Einheiten des Präsidenten nachts unvermittelt beschossen worden zu sein. Die Opposition belagert, ungeachtet des freiwilligen Abzugs der Nationalgarde aus dem Stadtzentrum, das Fernsehgebäude. Die Nationalgarde unterstützt die Opposition, zog sich aber, um Spannungen und Blutvergießen zu verhindern, vorgestern aus dem Fernsehzentrum zurück. Der Aufforderung, Gamsachurdias ihre Waffen abzugeben, kam sie nicht nach. Die Nachzeichnung der Ereignisse in Tiflis erweist sich seit Wochen dadurch als schwierig, als die verfeindeten Parteien in ihren Informationen sich als Opfer den Gegner als Gewalttäter darzustellen versuchen. Ein psychologischer Krieg parallel zu den bewaffneten Auseinandersetzungen. Tiflis war im Übrigen den Tag über ruhig. Getrennt durch Ordnungskräfte stehen einander zu Hunderten die Gegner und die Verteidiger Gamsachurdias im Zentrum am Rusaveli Boulevard gegenüber. Wenn man die Ereignisse der letzten Stunden und Tage in Haiti verfolgt, liegt der Verdacht nahe, dass der Anführer der Putschisten gegen den gewählten Präsidenten Aristide, General Cedra, wohl nicht mehr ganz Herr seiner Soldaten ist. Unterdessen versucht eine Delegation der Organisation amerikanischer Staaten, eine politische Lösung dieses Konflikts zu finden. Frage an Bernd Hilder in Mexiko. Wie sieht es nach der ersten Gesprächsrunde um die Erfolgsaussichten aus, dass Präsident Aristide wieder eingesetzt werden kann, was ja die erklärte Forderung der OAS ist? Also die Erfolgsaussichten dieser Delegation der OAS ist sehr, sehr durchwachsen, wenngleich es durchaus gewisse Möglichkeiten für eine friedliche, doch noch vielleicht friedliche Lösung auf Haiti geben könnte. Aber eines lehnen die Putschisten bisher nach wie vor ab. Sie wollen auf keinen Fall Aristide wieder ins Land lassen. Und Generalstabschef Cedra hat wörtlich gesagt, dann müsse der sich schon den Weg mit ausländischen Truppen auf Haiti freischießen lassen. Aber auf der anderen Seite ist Generalstabschef Cedra, der ja wirklich tief in der Bredouille steckt und sich an die Spitze des Putsches erst gesetzt hatte, nachdem untere Ränge und einfache Soldaten die Revolte gegen Aristide begonnen hatten. Er sitzt sehr tief in der Bredouille und er möchte, so sieht es im Moment aus, die Macht möglichst schnell wieder abgeben. Sein Vorschlag ist es zunächst, den Chef des obersten Gerichtes Haitis als Übergangspräsidenten einzusetzen, dessen Name ist Benader, und dann könnte es in absehbarer Zeit Neuwahlen geben, aber diesen Vorschlag lehnt die OAS bislang ab und sie pocht weiter darauf, dass Aristide nach Haiti zurückkommen kann. Doch wie das irgendwie in dieser vollkommen desolaten Lage auf dieser bitterarmen Karibikinsel geschehen soll, das vermag ich hier nicht zu beurteilen. Nun hat ja die OAS auf ihrer Sitzung in Washington mit Sanktionen und Konsequenzen gedroht. Aber was kann die Organisation denn noch tun? Präsident Bush beispielsweise hat ja bereits gestern Abend mit sofortiger Wirkung die Einstellung aller finanziellen Transaktionen mit Haiti angeordnet und auch alle Wirtschaftshilfe für die Inselrepublik gestoppt. Was sind da noch für Möglichkeiten? Also ich glaube, die Militärjunta auf Haiti sieht inzwischen, dass sie diesen Putsch nicht durchstehen kann auf Dauer und deswegen auch diese Friedensangebote, Neuwahlen auszuschreiben, einen Übergangspräsidenten einzusetzen. Und die UAS hat sicherlich die Macht, da ja offenbar alle 34 Mitgliedsländer geschlossen auftreten, die Putschisten in die Knie zu zwingen. Nur auf der anderen Seite die Forderung durchzusetzen, dass Aristide wieder sein Amt antreten kann, das ist eine völlig andere Geschichte. Aristide hat zwar die Masse der Haitianer noch immer hinter sich, das ist wohl zweifelsohne so, aber es gibt immerhin 8000 Soldaten, die offenbar auch der Kontrolle des Generalstabes auf Haiti entglitten sind und die haben Aristide den Kampf angesagt. Es herrscht in der Tat Chaos in den Straßen, es wird über Massaker berichtet, gelegentlich besonders in den Armenvierteln von Port-au-Prince und ich glaube, niemand hat diese Soldaten inzwischen noch unter Kontrolle und die könnte man höchstens damit zufriedenstellen, dass man Neuwahlen ausschreibt, aber wenn Aristide nach Haiti zurückkommt, dann sehe ich damit noch keine einfache Lösung des Konfliktes.